Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Der Sommer liegt schon halb hinter uns und damit auch manche interessanten Camps. Besonders viele dieser Camps stellen ja seit einigen Jahren die Ökoaktiven unter uns auf die Beine. Das Klimacamp im Rheinland geht gerade zu Ende. Das verhältnismäßig kleine Klimacamp bei Leipzig hat Mitte Juli stattgefunden. Wer diese beiden Chancen verpasst hat, kann schon mal den Rucksack packen für das Klimacamp in der Lausitz. Aus Berlin also quasi um die Ecke gelegen. Das Lausitzcamp findet jetzt zum vierten Mal statt. Wie hat sich das gegründet und wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Was kannst du dazu sagen? Also es ist so, Klimacamps gab es zuerst in England vor circa 10 Jahren. Da gab es dann ein erstes Camp gegen ein Kohlekraftwerk. Dadurch gab es zumindest schon mal die Idee. Und so in Deutschland gestartet ist das Ganze so 2007. Damals gab es den G8-Gipfel, Heiligen Damm, große Proteste dagegen, große Camps dagegen. Und es gab Menschen, die wollten das im Jahr danach auch fortführen und haben gedacht, ja, irgendwo hinzugehen, wo halt wo die Verursacher sind von Klimazerstörung. Und damals hat man sich entschieden, 2008 nach Hamburg zu gehen, weil damals dieses Kraftwerk Moorburg gebaut werden sollte und da Hamburg auch ein wichtiger Kohleumschlagplatz ist als großer Hafen. Und dann gab es damals ein Klimacamp. Die Leute, die sich damals kennengelernt haben, sind auch irgendwie zusammengeblieben und ein Teil von denen kommt so aus der Gegend der Lausitz, Berlin, aus Leipzig, und da ist, in der Region ist eben das größte Problem fürs Klima der Braunkohleabbau, und deswegen lag es nahe, irgendwas in der Region zu machen. Dazu kam, dass dann vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt das genaue Datum nicht mehr, die Brandenburgische Landesregierung auch entschieden hat, wir wollen die Tagebau, die wir im Land haben, ausbauen, zusammen mit dem Besitzer Vattenfall dort vor Ort. Wie hat sich das Camp in der Lausitz über die Jahre verändert? Oder gab es eine Veränderung? Oder was ist konstant geblieben an einfach der Art und Weise, wie es durchgeführt wurde, an den Inhalten, an den Aktionsformen? Geändert hat sich, denke ich, über die Jahre schon ein bisschen. Auch wenn das Camp immer noch ein kleines ist, schon die Teilnehmerzahlen, die Leute, die das Camp kennen, die Reichweite des Camps und auch vor allen Dingen, was uns am wichtigsten ist, auch die Bekanntheit des Camps vor Ort, also dort in der Region. Gibt es auch mehr Zulauf von Leuten aus der Region zu dem Klimacamp? Ja, und das war von Anfang an das Schöne an dem Camp. Es wird eigentlich im Wesentlichen getragen von Leuten vor Ort. Also ein Großteil der Leute, die das Klimacamp auf die Beine stellt, kommen aus Cottbus oder der Umgebung oder direkt aus den Orten, die betroffen sind, ja, aus der Gegend herum, also direkt aus der Lausitz. Sie tragen eigentlich von der Organisation her den großen Teil und eigentlich auch von den Besuchern her ist der Großteil der Leute wirklich direkt aus der Region. Klar, es gibt auch Unterstützung hier aus größeren Städten wie Berlin und Leipzig und Dresden, aber der Schwerpunkt der Leute kommt von vor Ort. Und mit solchen Leuten ins Gespräch zu kommen, finde ich halt wahnsinnig interessant. Da kriegt man auch ganz andere Sichtweisen auf Dinge. Wir haben manchmal zum Beispiel auch so Leute da gehabt, die bei Vattenfall gearbeitet haben. Weil Vattenfall, muss man wissen, ist da vor Ort ein ganz wichtiger Arbeitgeber. Und die selber halt sagen, sie finden es schlecht, was da eigentlich passiert, aber sie sehen halt wenig Möglichkeit. Sie werden zum Teil selber vom Arbeitgeber da gemobbt oder wissen, wenn sie da was sagen, dann werden sie abgemahnt oder sowas. Und mit solchen Leuten ins Gespräch zu kommen, ist natürlich super, weil das kriegst du jetzt nicht hin mit so einer normalen Demo oder so normalen normalen Veranstaltung hier in Berlin oder in Leipzig. Du kommst aus Berlin, ja? Ich komme aus Berlin. Hast du das Gefühl, dass die Leute, die vor Ort sind und bei den Klimacamps dann auch aktiv sind, das auch gut wieder zurücktragen können in ihre Städte, Dörfer, Gemeinden, aus denen sie kommen? Also dass sie dort auch irgendwas erreichen, andere Leute ansprechen können als die, die eben auch zum Camp kommen? Auf alle Fälle. Und natürlich über die aktiv sind, über ihren Freundeskreis, Familie und so weiter, verbreitet sich das auch weiter. Wobei man auch sagen muss, das Thema Braunkohle ist in der Lausitz auch schon ein sehr verbreitetes. Also da findet man kaum jemanden, der da keine Meinung zu hat. Ne? Aber das Camp dient dazu, das halt nochmal mehr auf die Agenda zu packen und halt den Leuten auch zu zeigen, unsere Argumente gegen Braunkohle, gegen die Umweltzerstörung und die Klimazerstörung, die dort stattfindet. Mhm. Willst du ganz kurz sagen, was in der Lausitz so passiert an Klimazerstörung für Braunkohle? Ganz konkret gibt es in der Lausitz drei große Kraftwerke, Schwarze Pumpe, Jenschwalde und das sind Spremberg, ja. Dazu gibt es, es gibt drei große Tagebaue, alle drei reichen noch so bis 2030 herum, also so lange könnte man noch nach Kohle graben, aber die Verantwortlichen, also in Politik und bei Vattenfall, denen das Ganze gehört, wollen jetzt schon die Weichen stellen, dass darüber hinaus diese Tagebaue betrieben werden sollen. Das heißt, alle drei Tagebaue müssten größer gemacht werden. Das heißt, es müssten entsprechende Flächen zerstört werden. Auf den Flächen befinden sich auch diverse Dörfer. Das heißt, es müssten Felder, Wälder, Wiesen zerstört werden und 800 Menschen müssten umgesiedelt werden an mehreren Ortschaften. Das wäre der direkte Effekt schon allein von der Zerstörung. Was dazu kommt, ist natürlich auch das, was die Leute drumherum aushalten müssen. Die Grundwasserabsenkung, der Lärm, der Staub. Die Tatsache, dass die Umwelt darunter leidet. In der Spree zum Beispiel hat man das große Problem der Verockerung, dass die Gewässerqualität da vor Ort direkt stark sinkt. Und damit sinkt natürlich allgemein die Lebensqualität. Nicht nur für die Leute, die da abgebaggert werden, oder die da wegziehen müssen, sondern auch für die, die da herumleben in den Orten drumherum. Was denkst du, haben die Klimacamps bisher verändert an den Vorgehensweisen bisher zu dem Tagebau, zu den Tagebauplänen? Also wie war sozusagen die Einflussnahme aus dem Klimacamp auf die Geschehnisse dort? Also wir haben vor allen Dingen die Leute vor Ort, die dort halt sehr vereinzelt sind, verstreut sind, die es schon gibt, die was machen wollen, ein Forum geboten, sich untereinander zu vernetzen. Gab es so Planfeststellungsverfahren von der Landesregierung, die wollten feststellen, ist es denn legitim, dass diese Tagebaue ausgebaut werden? Diese Sitzungen dazu waren öffentlich und da waren dann halt auch richtig auch Leute vor Ort, ja, die dann protestiert haben, den Verantwortlichen gezeigt haben, was passieren würde, wenn die Pläne tatsächlich in die Tat umsetzen. Und ich denke, da merkt man schon, dass das Klimacamp einen Einfluss hatte. So viele Leute wieder dort waren und wie gut die inzwischen vernetzt sind, wie gut die auch Bescheid wissen, was sie machen können, um diese Tagebau noch zu stoppen. Ich denke, das ist schon ein Effekt auch vom Klimacamp. Bist du auch in anderen politischen Zusammenhängen aktiv und thematisierst dort vielleicht auch deine Umweltkämpfe und auf welche Resonanz stößt du dort? Bei mir ist es andersherum. Ich war früher mehr aktiv so bei einer Jugendorganisation der Partei und dadurch bin ich eigentlich eher politisiert worden. Und damals war schon das Thema so ein bisschen, war ein großes Thema Klima. Und dadurch bin ich auf das Thema gekommen und dadurch bin ich mehr zum Klimakern gekommen. Andere, auch Leute aus anderen Gruppen sind sehr hilfreich für unser, aus anderen Zusammenhängen sind sehr wichtig für unser Camp. Weil häufig gibt es ja auch bei diesen Themen Überschneidungen. Zum Beispiel haben wir auch einen Workshop dieses Mal. Da kommen Leute von einer Gruppe, die sich mehr mit Antikriegsarbeit beschäftigt, so Friedensarbeit. Und die geben einen Workshop auch über die Zusammenhänge von Umweltpolitik und Rüstungspolitik. In den vergangenen Jahren waren auch häufig so Antirassismusgruppen bei uns. Da ging es auch viel so um Problematik, Klimaflüchtlinge. Umweltzerstörung, die hier passiert, hat ja auch in anderen Weltregionen Konsequenzen und dann auch in anderen Politikbereichen Konsequenzen, wie zum Beispiel Flucht, Vertreibung, Konflikte, Krieg. Und das hängt ja auch zusammen. Von daher macht es so eine Vernetzung auf alle Fälle Sinn. Vielleicht noch eine Frage. Aus Berlin, wie kommt man am besten zum Klimacamp? Am besten umweltfreundlich natürlich, mit dem Rad zum Beispiel. Ist nicht weit, ich glaube, das sind so nach Cottbus, ja, ist ungefähr bis nach Cottbus. Wie weit ist es nach Cottbus? 50 Kilometer? Ja, 60. 60. Rad kann man kommen, man kann trampen, aber man kann auch mit der Bahn kommen. Also Kerkwitz, wo das Camp stattfinden wird, hat einen Bahnhof. liegt an der Bahnstrecke zwischen Cottbus und Gruben und man kann von dem Bahnhof läuft man 10 Minuten aus meinem Camp. Ja. Okay, dann kannst du vielleicht noch so die Fakten zum Camp sagen, also wo und wann. Ja, also das Camp findet statt vom 17.8. bis 24.8. in Kerkwitz. Das ist ein kleiner Ort bei Gruben. Kerkwitz ist eines der Dörfer, das abgebaggert werden soll, das weg soll für einen der neuen Tagebaue. Ja, das besondere Highlight ist sicher am Anfang, am ersten Tag so ein Dorffest. Da machen wir ein Öffnungsfest und da kommen so ja, Leute aus den Orten und Umgebungen, bieten so ihren Kuchen an oder es gibt lokale Künstler, Musiker, die auftreten. Genau, das lokale DJ legt auf, sowas wird am ersten Tag, am 17. sein. Und die große Aktion, das sind nicht nur wir, das Klimacamp, aber noch viele andere Leute. Am 23. am Samstag wird es eine große Menschenkette geben in Guben, von Deutschland nach Polen, wo auch viele Leute von ganz weit weg anreisen und für diese Aktion lohnt es sich nochmal extra in die Region zu kommen. Gibt es auch Angebote für Kinder auf dem Camp? Ja, gibt es. Es wird dieses Jahr eine Kinderbetreuung geben. Da sind wir gerade am Ausarbeiten. Und wir wollen auch diesmal sogar speziell Workshops für Kinder anbieten zum Thema Umwelt, Klima, Braunkohle.